Heute Morgen geht es wie die ganze Woche schon in der Allianz Gebetswoche um das Gebet Vater Unser. Und in vielen kleinen Abschnitten sind ja in dieser Woche über das Vater Unser gesprochen worden. Und der heutige Text, der von der Allianz Deutschland zum Predigttext festgelegt wurde, ist so der letzte Satz. Und so denken wir heute Morgen eigentlich über einen Bibelabschnitt nach, der ursprünglich gar nicht in der Bibel steht. Da seid ihr vielleicht überrascht, aber es ist so. Das Vaterunser, dieses wunderbare Gebet, welches uns unser Herr Jesus Christus als Gebetsmodell gegeben hat, endet eigentlich im Vers 13 nach den Worten, sondern erlöse uns von dem Bösen. Punkt. Damit war das, was Jesus als Gebet gelehrt hat, seinen Jüngern zu Ende. Und dieser sich dann anschließende kurze Lobpreis, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, ist dem eigentlichen Gebet wohl erst so 100, 150 Jahre später hinzugefügt worden und dadurch dann eben auch mit in die Bibeldrucke eingeflossen. Diesen letzten Satz nennen die gelehrten Theologen Doxologie. Doxologie in der jüdischen Praxis des Betens ist eine solche sogenannte Doxologie üblich. Untersuchungen haben gezeigt, dass dadurch das Gebet für die öffentlichen Gottesdienste sehr viel geeigneter wurde. Und so hat man diesen Schlusssatz an dieses Gebet, was Jesus seinen Jüngern gelehrt hat, angehängt. Drei zentrale Worte bestimmen den Inhalt dieses knappen Gebetes, nämlich Reich, Kraft und Herrlichkeit. Und die Grundgedanken sind ja auch nicht frei erfunden, sondern klar aus einem Gebet Davids übernommen, 1. Chronik 29. Wir haben den Text gehört. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz. Dein Herr ist das Königtum. Das heißt also, diese jüdischen Gelehrten, diese jüdischen gläubigen Menschen, die sich jetzt mit diesem Gebet Jesu beschäftigt haben, die haben sich nicht so einen Zusatz einfach aus den Fingern gesogen, sondern die wussten Bescheid und die kannten das, was im Alten Testament stand, in dem, was sie ja schon als Buch hatten. Reich, Kraft, Herrlichkeit, die Ausdruckssagen Aquarelle, die ja alle mit nur wenig verschiedenen Farben ausgekommen sind, haben ja den ganzen Bilderzyklus des Vaterunsers von Andreas Felger geprägt. Und nun möchte der Künstler dieses Wort, dein ist das Reich, zum Ausdruck bringen. Was ist denn Reich Gottes? Wie habe ich mir denn Reich Gottes vorzustellen? Wann beginnt Reich Gottes? Bin ich als Christ schon im Reich Gottes oder komme ich da erst noch hin? Ist Reich Gottes nicht erst die neue Welt, so wie sie uns in der Offenbarung beschrieben wird? Für Jesus bedeutet Reich Gottes weniger ein Raum oder ein Ort, obwohl Jesus davon ja auch gesprochen hat, dass man in das Reich hineingehen kann, dass man in das Reich Gottes hineingelassen wird, und dass man im Reich Gottes zu Tische sitzen kann. Das Vaterunser beginnt mit der Aussage vom Reich Gottes. Denn gleich nach der Anrede Gottes im Vaterunser spricht der Beter und bittet den Wunsch aus, dein Reich komme. Ja, Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Eine Grundvoraussetzung zum Beten des Vaterunser ist also, dass Gott dein Vater ist. Das ist da so in der Anrichte, an der Anrede. Und wenn du dich als sein Kind weißt, dann wirst du auch wollen, dass du seinen Namen heiligen willst. Sein Namen heiligen heißt, selbst bereit sein, in der Heiligung zu leben. Heiligung, das ist ein Riesenthema und da langt ein Gottesdienst nicht aus, das mal zu durchdenken. Denn Heiligung ist, Gott, ich bitte dich, dass du in meinem Leben zu deinem Recht kommst. Das ist Heiligung. Und im Grunde genommen sind wir mit Heiligung ein Leben lang beschäftigt. Kommt Gott in deinem Leben zu seinem Recht. Dann kommt nach dieser Anrede der erste Wunsch, dein Reich komme. Das hat zunächst eine gegenwärtige Bedeutung, denn in Lukas 17, 21 lesen wir, denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und am Schluss des Gebetes wird dieser erste Wunsch in die Tatsache umgewandelt, denn dein ist das Reich. Zunächst mal der Wunsch und zum Schluss die Tatsache. Wenn das Reich Gottes inwendig in uns sein soll, und im Griechischen steht hier dieses Wort entos, das heißt in der Mitte des Lebens, dann betrifft es mein zentrales innerstes Leben. Reich Gottes ist, es geht um seine Pläne. Reich Gottes ist, es geht um seinen guten Ruf. Reich Gottes ist, es geht um seine Programme. Es geht um seine Zukunft und es geht um seine Karriere. Und ich muss mich fragen, will ich das? Reich Gottes ist, es geht mir um Gott, um Jesus Christus in erster Linie. Und wenn all das, was ich vorgehabt hätte, durchkreuzt wird, spielt keine Rolle. Herr, komme du in meinem Leben zu deinem Recht. Dein Machtanspruch in dieser Welt soll durch mich sichtbar werden. Ich will dich verherrlichen. Das ist die Aussage, die hinter diesem Begriff Reich Gottes steht. Wenn wir Jesu Bitte, dein Reich komme, ehrlichen Herzens nachsprechen, werden wir mehr und mehr in diese Wirklichkeit auch hineingezogen. Und das ist das, was ich an diesem Anspiel so schön finde, dass in diesem Fall die Ina da so richtig mit hineingezogen wird in diese Wirklichkeit, dein Reich komme. Ihr Leben wird umgestaltet durch die Antworten Gottes, die sie gekriegt hat, als sie dieses Vaterunser betet. Sei nicht überrascht, wenn du heute Abend das Vaterunser betest und du in deinem stillen Gebet eine Antwort Gottes kriegst. Das ist durchaus möglich für Gott. Wir werden dadurch also Reich Gottes tauglich. Wir werden nur als verwandelte, erneuerte Menschen mit Gott Gemeinschaft haben können. Nur erneuerte Menschen können in das Reich Gottes eingehen. Das macht das Leben mit Jesus Christus so spannend. Es bereitet uns auf das Reich Gottes vor. Uns erwartet eine Neuschöpfung, die schon hier beginnt, die schon hier anfängt. Was brauchen wir dazu, um diese Neuschöpfung in uns Gestalt werden zu lassen? Kraft. Keine eigene. Wie kann man Kraft Gottes darstellen? Kraft ist die Übersetzung des griechischen Wortes Dynamis. Dynamis oder Dynamit wirkt immer zielstrebig auf die Erfüllung einer Aufgabe hin. Dynamik hat also keinen Selbstzweck. Dynamik ist nur für sich da. Nein, diese Dynamik ist immer für andere bestimmt. Und ich bin begeistert von Gottes Kraft. Gott verdiente eigentlich stehenden Beifall dafür, dass er seine Macht und seine Kraft nicht für sich hortet, sondern dass er diese Macht und diese Kraft immer weitergibt. Es ist zu schön und wahr zu sein, aber dennoch eine Tatsache, dass Gott sich ganz souverän und bewusst entschieden hat, einen schwachen, müden und manchmal erschöpften Menschen wie sich von seiner Macht und Kraft erzählen zu lassen. Weil ich sie immer wieder spüre, dass Gott Kraft schenkt für die Aufgaben, die er dir in dein Leben gibt. Schon der Prophet Jesaja sagt in Jesaja 40, er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. Oh ja, wirst du sagen, ich habe nie an Gottes Kraft gezweifelt. Aber warum gibt es denn oftmals so viele schwache und auch niedergeschlagene Christen? Warum erlebe ich diese Kraft nicht in meinem Leben? Hier im Vater Unser wird die Kraft Gottes nicht angefragt oder gar angezweifelt. Nein, die Kraft wird hier einfach als Tatsache dargestellt. Seine Kraft ist unbegrenzt und er möchte dir davon abgeben. Die Frage ist, was für eine Kraft? Wie muss die Kraft aussehen, die ein ganzes Universum nur durch ein Wort ins Dasein schafft? Was muss das für eine Kraft sein? Welche Stärke muss jemand besitzen, um Sterne im unendlichen Raum einfach nur zu verstreuen? Wie explosiv muss man sein, um die Sonne zu entzünden oder ihr Feuer auszuhalten? Unbändige Kraft ist dafür notwendig. Welche gewaltige Kraft muss man aufwenden, um Berge 8000 Meter und mehr in die Höhe zu schieben? Nur eine Kraft ist in der Lage, das alles zu bewerkstelligen. Gottes Kraft. Wofür wird Kraft benötigt? Ganz viel Kraft benötigt zur Vergebung deiner Schuld, die sich vor Gott von dir angehäuft hat. Die Kraft, die du bräuchtest, um allein deine eigenen Sünden zu überwinden, ist unermesslich groß, so groß, dass du es nie erreichen wirst. Aber der Gedanke, dass es genug Kraft gibt, genug geistliche Kraft gibt, um jede Sünde und um jede Schuld auszulöschen, die jemals von einem Menschen begangen wurde, übersteigt zumindest mein Vorstellungsvermögen. Jeder Mensch, der jemals gelebt hat, fügt dem ungeheuren Berg an menschlicher Schuld neue Schuld hinzu, anstatt etwas von ihr abzutragen. Jeder, bis auf einen, Jesus Christus. Welche Kraft? Es ist die gleiche Kraft, die Jesus hat auferstehen lassen. Es ist die Auferstehungskraft Jesu Christi. Das ist die Kraft, die jeder geistliche Niederlage, jeder Sünde, jeder Schwäche in einem achtvollen Akt überwindet. Diese Kraft wird uns geschenkt. Als Jesus Christus von den Toten auferstand, war eine Kraft an ihn am Werk, die stärker war als 1000 Sonnen. Wenn Gott die Kraft hat und dir jetzt diese Auferstehungskraft schenken will, dann nimm sie einfach an. Dieses Geschenk macht Gott dir. Schenke dieser kraftvollen Dynamis Gottes dein Vertrauen, damit du auch das erlebst, was jetzt kommt, nämlich Herrlichkeit. Dieses Wort Herrlichkeit ist eins der zentralsten Worte in der Bibel. Ein ganz wichtiges Wort, was gerade für uns Christen gilt und wichtig ist. Es bezeichnet vor allem im Blick auf Gott, dessen Hoheit und Majestät und den überirdischen Lichtglanz, der von seiner Nähe ausgeht. Luther hat einmal dazu gesagt, Herrlichkeit ist der alles Dunkel überstrahlende Lichtglanz, die alle Erdengrößen überragende Majestät und die alle Finsternismächte niederwerfende Siegesgewalt. Okay, das ist die Sprache Luthers, aber er trifft den Kern, er trifft den Punkt. Und wir haben dieses Lied eben nicht umsonst gesungen. Majestät, herrliche Majestät. Ein fantastischer Text. Herrlichkeit ist Wesensmerkmal des Reiches Gottes und der ewigen, unveränderlichen und unvergänglichen Gotteswelt im Unterschied zu unserer irdischen, verweslichen und vergänglichen Welt. Wo Gott selber erscheint und sich offenbart, da wird auch seine Herrlichkeit offenbar, selbst wenn wir sie im vollen Umfang nicht schauen und ertragen können. Keiner, und das müssen wir auch im Hinterkopf behalten, keiner, auch nicht die Größten in der Bibel, haben die Herrlichkeit Gottes von Angesicht zu Angesicht getragen können. Beschreibe einmal Herrlichkeit. Stelle dir Herrlichkeit in ein Bild dar. Ich finde, es ist gut gelungen. Natürlich kennst du auch die Äußerung, das war herrlich, wenn du irgendetwas Tolles erlebt hast. Wir beschreiben damit Dinge, wir beschreiben damit Umstände oder auch Gefühle, die für uns so umwerfend sind, dass wir dieses eigentlich nur auf Gott zutreffende Wort gebrauchen, einsetzen. Herrlichkeit ist also immer ein Stückchen mehr als besonders schön, als besonders toll, als besonders glücklich, als außerordentlich ästhetisch. Auch Dinge können ja herrlich sein. Herrlichkeit, ich sagte es schon, hat auch immer etwas mit Unvergänglichem zu tun. Die Tatsache, dass Gottes Wesen absolut beständig ist, ist herrlich. Warum? Die Tatsache, dass Gottes Wesen absolut beständig ist, ist eine gute Nachricht, aber nur aufgrund der positiven Charaktereigenschaften Gottes. Manchmal kann Beständigkeit doch etwas Negatives sein. Ich kenne einige unehrliche, faule und betrügerisch veranlagte Menschen. In ihrem Fall ist Beständigkeit ein großes Problem. Aber wenn wir über Gott sprechen, über seine Macht, über seine Kraft, über seine Gegenwart, über seine Gnade und über seine Liebe und über all die anderen Wesenszüge und Verhaltensweise zusammengefasst, über seine Herrlichkeit, dann wird ganz deutlich, dass jede Veränderung eine Veränderung zum Schlechten darstellen würde. Wenn Gott sich ändern würde, hätte das zur Folge, er wäre weniger treu. Er wäre weniger großzügig, er wäre weniger bereit, mit dir zu sprechen, er wäre weniger bereit, mich auf den rechten Weg zu führen, er wäre weniger bereit, mir zu vergeben. Grausam wäre das. Das wäre das Letzte, was ich mir wünschen würde. Dass Gott sich verändert, auf keinen Fall. Vielleicht wünsche ich mir manchmal, dass sich mein Ehepartner verändert, dass sich meine Kinder verändern. Vielleicht wünsche ich mir auch, dass sich die Gemeinde verändert und sich manche meiner Freundin verändert. Ganz sicher wünsche ich mir, ich selbst würde mich verändern, mich verändern lassen. Aber ich möchte nicht, dass Gott sich verändert. Dann würde in Gottes Herrlichkeit ein Schatten sein, aber keine Angst, den wirst du nie finden. Das ist das Tolle. Herrlichkeit ist, es wird weder eine Verfinsterung geben, noch überhaupt ein Abnehmen des Lichtes. Gott wird sich nicht ansatzweise von seiner Herrlichkeit, von seiner Gerechtigkeit, von all seinen Eigenschaften wegbewegen. Er ist beständig. In einer Welt, in der sich alles verändert, damit manches auch verschlechtert, steht Gott mit jedem Aspekt seines Charakters wie ein Fels in der Brandung. An diesem Punkt berührt Gottes Beständigkeit, die ein Stück seiner Herrlichkeit ist, mein Leben. An dieser Stelle berührt Gott dein Leben. Während Menschen, die sich sehr bewusst für ein Leben mit Gott durch Jesus Christus entschieden haben, in Jesus Gottes Trost und Beistand, Vergebung und Liebe finden werden, andere inständig hoffen, dass Gott im Laufe der Geschichte vielleicht doch umgänglicher geworden ist. Vielleicht denkst du ja auch, dass der Gott, der im Alten Testament ja schon manchmal eine sehr harte Hand gezeigt hat, im Neuen Testament vielleicht doch schon etwas sanfter mit uns umgegangen ist. Und jetzt, 2000 Jahre später, schaut er vermutlich einfach auf uns herab und lächelt und sagt, naja, so sind nun mal die Menschen. Ich glaube, sie haben sich letztes Jahr ganz ordentlich verhalten. Ich möchte ganz offen und ehrlich zu euch sein. Gott hasst Sünde heute nicht weniger leidenschaftlich als vor Tausenden von Jahren. Da gibt es keinen Unterschied. Du wirst nicht anders von Gott darin beurteilt werden als Adam und Eva. Gott legt keinen neuen Maßstab an, er hat immer noch den gleichen. Sein Maßstab war und wird immer die Vollkommenheit sein. Und Vollkommenheit ist wiederum ein Stück von Herrlichkeit. Schuld wird bei Gott auch heute noch beim Namen genannt und wir werden zur Rechenschaft gezogen. So und nicht anders lief es und so wird es auch in Zukunft laufen. Wenn du von Schuld vor Gott in deinem Leben weißt, und nicht unter dem persönlichen Schutz Jesu Christi stehst, dann befindest du dich völlig ungeschützt auf freiem Gelände, nackt und bloß. Das ist kein sehr angenehmes Gefühl. Denk daran, derselbe Gott, der seine Gesetze nie ändert, wird auch nie sein freies Angebot an Gnade, an Liebe, an Vergebung, an Sicherheit und an Segen ändern. Sind also immer diese beiden Seiten da. Nur durch eine sehr persönliche Beziehung zu Jesus Christus, nur durch die Annahme im festen Glauben an Jesus Christus zwischen dir und Gott alles in Ordnung zu bringen, nur dann, wenn du seine Hand ergreifst und mit ihm durchs Leben gehst, wirst du auch die Chance haben, mit ihm durchs nächste Leben zu gehen, das ewige Leben. Und da schließt sich der Kreis, denn die Anrede, Vater, es liegt an dir, dieses Angebot heute Morgen anzunehmen, damit du zu dieser Anrede kommst, Vater. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Über Ewigkeit gibt es ja so viele falsche Vorstellungen. Ich kann es kurz machen. Wir können uns Ewigkeit eigentlich nicht richtig vorstellen, weil wir aus unserer Eingeschränktheit in Raum und Zeit einfach nicht herauskommen. Es ist ein ganz komplexes und schwieriges Thema. Wir Menschen erfahren die Zeit als uns nicht verfügbar. Darum haben wir ja auch meist keine. Aber Gott hat Zeit. Er ist der Herr auch der Zeit, er stellt uns die Zeit zur Verfügung, ohne ihr selbst unterworfen zu sein. Und schon im Psalm 90 heißt es, ehe die Berge geboren wurde, die Erde entstand und das Weltall, bist du da, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und trotzdem, wir freuen uns auf diese Ewigkeit, diese immerwährende Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ewigkeit kennt keine Zeit, Ewigkeit ist immer Gegenwart, Ewigkeit hat keinen Horizont, Ewigkeit hat kein Anfang und kein Ende. Dieses Gebet, welches uns unser Herr Jesus Christus lehrt zu beten, hat ein Ende. Dieses Ende wird mit einem kräftigen Amen zum Ausdruck gebracht. Es ist ja nicht immer leicht, Ja und Amen zu sagen. Wir kennen viele Möglichkeiten, sich davor zu drücken. Ja, aber geht uns oft leichter von den Lippen, Menschen und auch Gott gegenüber. Amen zu sagen nach dem Vater unser meint eine Bekräftigung dessen, was Jesus als Vorbeter vorgesprochen hat. Und das Aquarell macht die eigentliche Bedeutung des Amen so schön deutlich. Es wird alles dort in die Mitte noch einmal eingepackt, noch einmal eingeschlossen. Das Wort Amen ist weniger mit so sei es zu übersetzen oder zu verstehen, sondern eher als eine Bekräftigung oder Zustimmung. Dazu stehe ich. Denn wer Amen sagt, muss wissen und verstehen, worum es geht. Amen ist eine Zustimmung, ist eine Bestätigung und in dieser Zustimmung schwingen auch immer der Wunsch und die Bitte mit, Gott möge uns in unserem Ja und Amen halten. Die bange Sorge könnte bleiben, dass wir mit diesem Gebet den Mund zu voll genommen haben. Aber auch hier, denke ich, hat das, was uns in dem Anspiel deutlich geworden ist, ein Stückchen weiterhelfen können. Jedoch, wer sich dieses Gebet zu eigen macht, stößt in das Zentrum des christlichen Glaubens vor. Hier geht es nicht um ein billiges, anspruchsloses Christentum. Hier geht es um die Mitte, um Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der zur Umkehr und Neuanfang herausfordert. Egal, wie es um dich steht. Es gilt das, was uns in Markus 10, 27 zugerufen wird. Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich. Zu Gottes Möglichkeiten eben gilt es, Amen zu sagen. und diesen Gott an der Hand Jesu zu entdecken, ihm zu begegnen, sich von ihm faszinieren zu lassen, ihm das eigene Leben, ihm die Zukunft anzuvertrauen, von ihm alles zu erwarten. Das ist die tiefste Absicht des Vaterunser, dieses Gebet, was Jesus uns, seinen Jüngern, gelehrt hat. Fritz Rienecker, Dozent an der Bibelschule in St. Krishona, schrieb zu diesem Textabschnitt in seiner Auslegung zum Matthäusevangelium: Wir sind am Ende des Vaterunser. In keinem anderen Gebet bergen wenige und schlichte Worte den allerherrlichsten und allerreichsten, ewigkeitsumspannenden Inhalt. Es ist darum mehr als ein Gebet. Es ist eine Hochschule des Gebets, aus der wir fort und fort lernen, wie wir beten dürfen und sollen. Und deshalb die Aufforderung Jesu: So sollt ihr beten, so sollst du beten. Amen. Ich bitte, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Herr unser Gott Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns dieses Gebet als Muster, als Vorlage geschenkt hast. Und ich danke dir, Herr, dass das so ganz praktisch auch in unserem Leben heute noch immer wieder zur Anwendung kommen kann. Wir haben es gehört, Herr, wenn du eingreifst in dieses Gebet und uns Satz für Satz prüfend abfragst, wie wir es denn wirklich meinen. Ich danke dir, Herr, dass du uns aber gerade in den dann so brenzlichen Situationen nicht alleine lässt, sondern dass du uns hilfst, dass du uns Mut machst und vor allen Dingen, dass du uns Kraft gibst, Herr, an diesen Punkten dann mit uns selber, mit dir und auch mit dem anderen wirklich weiterzukommen. Und so danke ich dir, Herr, dass wir dieses Gebet jetzt gemeinsam sprechen können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne euch in der Zeit, die vor euch liegt, und der Herr behüte euch bei eurem Vorhaben und bei eurem Planen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch, über euren Wegen in Tiefen und Höhen. Der Herr sei euch gnädig bei eurem Tun und Lassen, und der Herr erhebe sein Angesicht auf euch, auf eure Wünsche und Hoffnungen. Der Herr gebe euch Frieden, innerlich und äußerlich, zeitlich und ewig. Amen. Wir bleiben stehen und singen noch einmal das Lied: Deine Gnade sei mit uns. Amen.